Schon durch Stützung der neuen Ansprache von Kim Jong-un gaben kürzlich das äthiopische nationale Kim Il-sung-ismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitee und das nepalesische Literaturforum für das Studium der Chungun-Politik jeweils eine Erklärung ab. Darin betonten sie, dank des Herrn Kim Jong-un und der Armee und des Volkes, die um ihn fest zusammengeschlossen seien, werde Korea sicher triumphieren.